Das sind unsere Themen. Ladendieb gefasst, Adventszauber voller Erfolg und Andreas Laurin, neuer Trainer in Schamalo. Radio Mittelweser. Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Am Mikrofon Carolina Pfau. Die Polizei Nienburg möchte weiterhin die Verkehrssicherheit im Landkreis erhöhen. Mit der Verkehrssicherheitsaktion Gemeinsam gegen Wildunfälle sollen die Unfälle mit Rehen oder Wildschweinen reduziert werden. Bereits seit 2011 läuft die Aktion. Trotz der Maßnahmen sind die Unfallzahlen in den vergangenen Jahren nur leicht zurückgegangen. Dieses Jahr rechnet die Polizei mit rund 900 registrierten Wildunfällen. Zum ersten Mal fand in diesem Jahr an allen vier Adventswochenenden der Adventszauber rund um den Nienburger Kirchplatz statt. Dieser lockte tausende Menschen in die Nienburger Innenstadt. Auch Initiator Bürgermeister Henning Onkes freut sich über den Erfolg. Naja, wenn man jetzt hier so steht, fällt das Fazit natürlich nicht schwer. Sehr viel Lebendigkeit, genauso wie wir uns das eigentlich vorgestellt haben. Und wir sind auf einem guten Weg, glaube ich. Bin von vielen Stellen so angesprochen worden, weiter so. Viele haben auch Ideen, wie man das noch weiterentwickeln kann. Also ich glaube zum Beispiel, dieses mehr Kuschelige können wir im nächsten Jahr noch machen. Wir können Vestibül und unsere Kirche St. Martin noch besser einbinden. Das sind Dinge, die ja einfach in den nächsten Zeiten dann nochmal zu diskutieren sein werden. Ich fand das alles eine runde Sache. Ein Ladendieb ist am Montagmittag in Nienburg gefasst worden. Den Zivilkräften in Nienburgs Fußgängerzone fiel eine amtsbekannte Person auf. Die Polizisten beobachteten, wie der 34-Jährige von einem Außenständer eines Bekleidungsgeschäftes eine Jacke entwendete und mit seinem Fahrrad flüchtete. Nach kurzer Verfolgung gelang es den Beamten, den Mann zu stellen. Er ist bereits mehrfach wegen Diebstählen aufgefallen. Und nun zum Sport mit Philipp Kessler. Die Fußballfrauen der SG Schamalo haben einen neuen Trainer. Zum neuen Jahr übernimmt Andreas Laurin die Oberligamannschaft. Aktuell steht die SG auf dem vorletzten Tabellenplatz. Laurin trainierte zuletzt die Frauenauswahl des SVB Steimke. In Schamalo will er vor allem die Defensive verbessern. Daraufhin trainieren, dass man hinten sicherer steht, dass das Selbstvertrauen wieder da ist, dass man Spiele gewinnen kann, wo man vorher denkt, man kann es nicht. Das ist einfach der Mannschaft, denen wieder Selbstvertrauen einzuflößen und zu sagen, so, und wir gehen jetzt in eine neue Saison und wir versuchen jetzt alles, was möglich ist, um das Ruder rumzureißen und aus dem Tabellenplatz, den wir jetzt haben, einen positiven draus zu machen. Das ist erstes Ziel. Soweit das Neueste aus unserer Lokalredaktion.